Das Deuteronomium ist nicht das fünfte Buch Moses. Salomon, Salman, gelang es weder Steinmetzen noch Holzhandwerker noch eine Weisheitsschule heranzuziehen, die in der Lage gewesen wären, ihn, den Tempel, zu erbauen. Er musste sich zu diesem Zweck vielmehr an den Ausländer Hiram, den König von Tyros, wenden. Nun sind es aber die Ruinen jenes Tempels, in denen die Templer ein Geheimnis entdeckten. Oder vielleicht war es nicht dort, sondern an dem geheimnisvollen Zufluchtsort des Alten vom Berge zu finden, bei den Ismaeliten des Iran, dem Lande, aus dem der weise Baumeister Hiram stammte. Moses dagegen nimmt keine Rücksicht auf das ihm auferlegte Rassengesetz, er heiratet eine Äthiopierin. Und in Äthiopien findet die Gründung der atlantisch-hyperboreischen Einweihungsschule noch vor der Flutkatastrophe statt. Von hier aus brechen die Pharaonen auf, um im eisernen Zeitalter, im Kali-Yuga, ihre ägyptischen Dynastien zu gründen. Pharao bedeutet Schmied, der mit Eisen zu tun hat. Deshalb bezeichnen sich die Zigeuner, die Sachverständige für das Gießen dieses Metalles sind, häufig als Pharaonen. Die ägyptischen Pharaonen haben, wie bereits angedeutet wurde, die in der atlantischen Einweihung gegebene Kraft, ihre Körper wieder ins Leben zurückzurufen, eingebüßt. Sie balsamieren die Leiche ein, in der Hoffnung auf das Ende der im Kali-Yuga wirkenden Verstofflichung, wo sie dann wieder neu belebt werden. Während der vielen Wanderjahre in der Wüste gehen 10 Stämme verloren. Am Ende bleibt nur der Stamm Juda, der moralisch und intellektuell am wenigsten Begabte, übrig. Er dürfte von einem Scheidim, einem halbmenschlichen, halbtierischen Wesen, abstammen, wie sich aus Robert Charoks Veröffentlichungen entnehmen lässt. Von hier rührt auch seine rassistische Besessenheit und die Zwangsvorstellung von der Sünde, die eine Sünde gegen die Rasse ist. Er entstellt und verfälscht die Überlieferung der Hebräer, der Habiru, und eignet sie sich selbst an. Wir werden auf dieses Thema nochmals zurückkommen. Nicht Moses, sondern Nehemia und Esra sowie die 120 Schreiber der großen Synagoge sind die wirklichen Autoren des jüdischen Gesetzes und des erneuerten Bundes, die Schöpfer der Tora, was genau der Bedeutung von Gesetz entspricht. Im Jahre 622 vor unserer Zeitrechnung soll während der Wiedererrichtung des Tempels Salomos ein Gesetzbuch, ein Deuteronomium oder fünfte Buch Moses, gefunden worden sein. Und in diesem Dokument, von dem man vorher nie etwas gehört hatte, wird nun das jüdische Volk verherrlicht und als das auserwählte Volk erklärt, dem jede Vermischung mit fremdem Blute auf das Strengste verboten wird. Man gibt ihm die Anweisung, dass alle anderen Nationen ausgerottet werden müssen und dass Jerusalem der einzige Ort ist, wo Jehova seine Wohnstatt haben und wo er angebetet werden will. Die Hebräer standen in völligem Widerspruch zu diesen Verlautbarungen. Sogar Jesaja widerspricht ihnen. Der Jehova-Kult hatte sich geändert. Jehova ist zu einem unerbittlichen, argwöhnischen Wesen geworden. Man beginnt, jeden jüdischen Mann und jede jüdische Frau zu steinigen, die sich nicht genau an die Gebote und Gesetze halten. Es genügen schon die Erklärungen zweier Zeugen, um das Urteil zu vollstrecken. Alle Bücher und Schriften werden neu überprüft und den neuen Verhältnissen angepasst. Durch das reformierte Gesetz hat nunmehr die Regierung der Demokratie einer Gesetzesherrschaft begonnen. Und diese verkündet: Die Proselyten sind für das Judentum genauso schädlich wie ein Geschwür in einem gesunden Körper. Nur das unvermischte Blut macht von hier ab und in alle Zukunft den Juden aus. Das Gesetz, welches durch dieses Blut kreist, durch das chromosomatische Gedächtnis. Und St. Paulus sagt: Der Jude ist nicht derjenige, welcher es von außen her ist, sondern von innen her. Die Religion des Blutes und die Gegeneinweihung des neuen Bundes. Es ist erforderlich, dieses einzigartige Phänomen in der Geschichte der Erde so weit wie möglich leidenschaftslos zu untersuchen, im Hinblick auf seine Bedeutung und die Auswirkungen, die es in planetarischem Ausmaße hat. Möglicherweise ist es kaum jemals vorher in anderen kosmischen Zeiträumen, außer in der Kreisung der ewigen Wiederkehr und vielleicht auch in Atlantis aufgetreten als wirksame Ursache aller Katastrophen und aller Überflutungen, dort, wo sich die Möglichkeit der Verzerrung des heiligen Gesetzes bot, die auf Abwege führende Verwendung des Grals, des großen Geheimnisses und der großen Macht, sobald der Tiermensch von einem Archetyp des Golem besetzen ist. Mit anderen Worten, ein Phänomen der Gegeneinweihung. Das jüdische Volk ist kein Volk, sondern eine Blutsgemeinschaft, die a posteriori erfunden und von Priestern, die in die Religion des Blutes eingeweiht waren, von Grund auf künstlich erzeugt worden ist, von Gesetzgebern, die den Judäer zu Juden machten und diesen Juden das jüdische Gesetz auferlegten. Eine derart künstliche Volksschöpfung hat in der Weltgeschichte nichts Vergleichbares aufzuweisen. Hitler wollte, dem ganz entgegengesetzt, eine vergeistigte Rasse schaffen. Wollen wir uns seine Gedanken hierüber ins Gedächtnis zurückrufen? Die geistige Rasse ist dauerhafter als die natürliche Rasse. Da es nun nicht gelungen ist, eine solche Elite endgültig heranzubilden, war das Ergebnis dementsprechend. Aber die SS erreichte es beinahe, indem sie dem Gott der Verlierer, der Schönheit, Luzibel, folgte und Ziele anstrebte, die denjenigen des Judentums entgegengesetzt waren. In ihrem Ursprung waren die Arier auch das Ergebnis einer Vermischung mit den Engeln, den von der Venus, vom Morgenstern gekommenen, wovon uns das Buch Enoch berichtet und von denen Luzifer einer der Führer war, die sich mit den Töchtern der Menschen vermischten. Es sind die halbgöttlichen Virjas. Hieraus entspringt dann auch ihr starkes Rassebewusstsein, jedoch im entgegengesetzten Sinne, damit die Erinnerung, die Minne und die Sehnsucht wachgehalten werden. Um ihr Werk zu vollenden, mussten die Juden alle Quellen des Lebens zum Versiegen bringen. Sie haben die natürliche Sonne des Blutes vertauscht und haben dafür Gesetze und Grundsätze eingeführt. Der Hebräer war ein Heide, der das Vlies, das sonnenhafte Stierkalb, anbetete. David und Salomo, Salman, waren Dichter. 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung änderte sich alles. Als Esra den erneuerten Bund zwischen Jehova und seinem auserwählten Volk beschwören lässt, so wie man heutzutage einen notariellen Vertrag unterzeichnet, soll das Volk geweint haben. Von nun an werden 13.600 Gesetze und Vorschriften von der Wiege bis zur Bahre, vom Erwachen am Morgen bis zum Schlafengehen am Abend das Leben des Juden lenken. Ganz bestimmt würde der erneuerte Bund von keinem der Propheten Israels unterschrieben worden sein. Zukünftig gab es nur noch einen einzigen Gott, einen einzigen Altar, einen einzigen Hohepriester. So kann nun Jehova im Deuteronomium so sprechen: Nur an euren Eltern konnte ich Gefallen finden. Ich habe ihren Samen auserwählt, nach ihnen erwählte ich euch unter allen Völkern. Und da dies ein heiliges Volk ist, muss es als der Altar Gottes angesehen werden. Es ist also nicht geschaffen worden, um zu arbeiten und sich, wie es auch die anderen Völker tun, den Lebensunterhalt zu verdienen. Würde Juda nur seinem Gotte gehorchen und dessen Gebote erfüllen, dann hätte es nach Ezechiel das Recht auf alle Güter der Welt. Jehova wird zu den Juden, die den Bund bis zum Ende einhalten, immer gut und barmherzig sein. Den anderen Völkern gegenüber wird er sich jedoch grausam, in satanischer Weise sadistisch und brutal sein. Nach seiner Weisung müssen alle anderen Völker, die nicht der Rasse, dem jüdischen Blut zugehören, ausgerottet werden. Im Deuteronomium verdichten sich Hass und Verachtung, es wird Grausamkeit und Terror gepredigt gegen jeden Juden, der nicht rechtgläubig ist, der das Gesetz nicht erfüllt. Hier hat man den ersten Ansatz zu einer absolutistischen, weltumfassenden Regierungsform der Theokratie gemacht. Gefühle des Mitleids gegenüber nichtjüdischen Geschöpfen ist den Juden von Gesetzes wegen durch den Bund mit der Gottheit schon Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung verboten worden. Ihr sollt mir also heilig sein, denn ich, Jehova, bin heilig und ich habe euch abgesondert von allen Völkern, damit ihr nur mir gehört. So steht es im Levitikus, 3. Buch Moses.